Porfiri Petrowitsch schwieg, als überlege er etwas. »Ihre Sachen hätten in keinem Fall verloren gehen können«, fuhr er ruhig und kalt fort. »Ich erwartete Sie schon seit langem.« Und als wäre nichts vorgefallen, schob er sorgsam einen Aschenbecher Rasumich hinzu, der unbarmherzig die Asche seiner Zigarette auf den Teppich fallen ließ. Raskolnikow zuckte zusammen. Aber Porfiri Petrowitsch schien ihn gar nicht anzublicken, noch immer um Rasumichins Zigarette besorgt. »Was? Du hast ihn erwartet? Ja, wusstest du denn, dass er dort was versetzt hatte?« fragte Rasumichin verblüfft. Porfiri Petrowitsch wandte sich direkt an Raskolnikow. »Ihre beiden Sachen, der Ring und die Uhr, waren bei ihr in ein und dasselbe Stück Papier eingewickelt, und auf dem Papier war mit Bleistift deutlich ihr Name vermerkt, ebenso das Datum, wann sie sie von ihnen erhalten hatte.« »Wie achtsam sie sich alles merken«, versetzte Raskolnikow ungeschickt mit halbem Lachen und versuchte, ihm in die Augen zu sehen, aber er konnte es nicht durchhalten und fügte auf einmal hinzu: »Ich sage das nur deshalb, weil es wahrscheinlich sehr viele Pfandgeber gegeben hat, so dass es ihnen doch schwerfallen müsste, sich aller zu erinnern. Sie aber erinnern sich im Gegenteil an alles so deutlich und dumm, schwach. Warum habe ich das hinzugefügt?« »Fast alle Pfandgeber sind jetzt schon bekannt, so dass Sie der Einzige waren, der sich nicht meldete«, antwortete Porfiri Petrowitsch mit einem kaum merklichen Anflug von Spott. »Ich war nicht ganz gesund.« »Auch davon habe ich gehört. Habe sogar gehört, dass Sie von etwas sehr mitgenommen waren. Sie sind auch jetzt noch anscheinend etwas blass.« »Ich bin durchaus nicht blass. Im Gegenteil, ich bin völlig gesund«, versetzte barsch und böse Raskolnikow, plötzlich seinen Ton ändernd. Die Wut kochte in ihm, und er konnte sie nicht unterdrücken. »Und in der Wut werde ich mich verraten«, durchzuckte es ihn von neuem. »Aber warum quälen Sie mich?« »Völlig gesund?« griff Rasumichin sogleich das Wort auf. »Wie er aufschneidet! Bis gestern noch fantasierte er. Du kannst es mir glauben, Porfiri, er konnte kaum auf den Füßen stehen. Und trotzdem ist er uns gestern heimlich durchgebrannt, als wir, Sosimow und ich, nur auf einen Augenblick weggingen, hat sich allein angekleidet und ist dann irgendwo fast bis Mitternacht herumgebummelt. Und das bei vollkommener Geistesabwesenheit. Kannst du dir das vorstellen? Ein ganz merkwürdiger Fall.« »Wirklich? In vollkommener Geistesabwesenheit? Was du nicht sagst?« Und Porfiri schüttelte dazu den Kopf. »Ach, Unsinn! Glauben Sie ihm nicht! Übrigens, Sie glauben es ja sowieso nicht«, entschlüpfte es dem schon gar zu erbosten Raskolnikow unvorsichtigerweise. Doch Porfiri Petrowitsch schien diese seltsamen Worte zu überhören. »Wie konntest du denn weggehen, wenn nicht im Fieberwahn?« ereiferte sich Rasumichin. »Warum bist du weggegangen? Wozu? Und warum gerade heimlich? Sag doch selbst, warst du denn in dem Augenblick bei gesundem Verstand? Jetzt, wo die ganze Gefahr vorüber ist, sage ich es dir offen, wie es war.«